Kaum hatte Raskolnikow die Tür zum Treppenflur geöffnet, als er plötzlich mit Porfiri leibhaftig zusammenstieß. Raskolnikow erstarrte, aber nur für einen Augenblick. Seltsam, er wunderte sich nicht sehr über Porfiris Erscheinen und erschrak fast gar nicht vor ihm. Er zuckte nur zusammen, war aber dann schnell in einer Sekunde auf alles gefasst und vorbereitet. Vielleicht ist das die Lösung. Aber wie leise er gekommen ist, wie eine Katze. Und ich habe ihn nicht gehört. Wäre es möglich, dass er gelauscht hat? »Sie haben diesen Besuch wohl nicht erwartet, Rodion Romanowitsch«, rief Porfiri Petrowitsch lachend. »Ich wollte Sie schon lange aufsuchen. Nun ging ich gerade vorbei und dachte mir, warum nicht auf 5 Minuten hinaufgehen und ihn besuchen? Sie wollen ausgehen? Ich möchte Sie nicht aufhalten, nur so auf ein Zigarettchen, wenn Sie gestatten. Aber bitte, nehmen Sie Platz, Porfiri Petrowitsch. Setzen Sie sich«, bot Raskolnikow seinem Besuch mit einer anscheinend so zufriedenen und freundschaftlichen Miene einen Platz an, dass er sich gewiss über sich selbst gewundert hätte, wenn er sich hätte zuschauen können. Der letzte Rest seiner Kraft, der Bodensatz, wurde noch einmal zusammengekratzt. So zittert mitunter ein Mensch vor einem Mörder eine halbe Stunde lang in Todesangst, aber wenn ihm das Messer endgültig an die Kehle gesetzt wird, dann ist die Angst verflogen. Er setzte sich Porfiri gegenüber und sah ihn an, ohne auch nur einmal mit der Wimper zu zucken. Porfiri kniff die Augen zusammen und begann, die Zigarette anzuzünden. »So sprich doch! So sprich doch!« wollte es gleichsam aus dem Herzen Raskolnikows herausspringen. »Warum? Warum sprichst du denn nicht?« »Tja, sehen Sie diese Zigaretten!« begann schließlich Porfiri Petrowitsch zu reden, nachdem er die Zigarette angesteckt, den ersten Zug getan und den Rauch ausgeatmet hatte. »Sie sind doch nichts als schädlich. Aber ich kann das Rauchen nicht lassen. Ich huste, im Hals beginnt es zu kratzen und ich leide an Atemnot. Ich bin, wissen Sie, eigentlich ängstlich und vor ein paar Tagen war ich beim Arzt. Der untersucht jeden Kranken mindestens eine halbe Stunde. Er grinste, als er mich sah, dann beklopfte er mich, hat mich abgehorcht. Und darauf meinte er unter anderem, dass ich das Rauchen aufgeben sollte. Meine Lungen seien erweitert. Aber wie soll ich denn das Rauchen aufgeben? Womit es ersetzen? Ich trinke ja nicht. Das ist das ganze Unglück. Ja, eben, dass ich nicht trinke. Das ist ein Unglück. Es ist doch alles relativ, Rodion Romanowitsch. Alles relativ. Was? Will er etwa wieder nach seiner alten Methode vorgehen? Fragte sich Raskolnikow voll Widerwillen. Ihre ganze letzte Unterredung fiel ihm wieder ein, und dasselbe Gefühl wie damals brandete wie eine Welle an sein Herz. »Aber ich war ja schon einmal bei Ihnen. Vorgestern, gegen Abend. Und Sie wissen das gar nicht«, fuhr Porfiri Petrowitsch fort, indem er das Zimmer betrachtete. »Hier in diesem Zimmer war ich. Ich ging genau wie heute an Ihrem Hause vorbei und da dachte ich, ach, könntest ihm doch jetzt einen Gegenbesuch machen. Ich kam hierher, das Zimmer stand weit offen, ich sah mich um, wartete eine Weile, habe mich nicht mal bei Ihrem Dienstmädchen gemeldet und ging wieder fort. Sie schließen das Zimmer nicht ab, hm?«